Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme indirekt aus dem Gym. Ich habe ja gestern, wie ihr mitbekommen habt, einen Rest Day eingelegt und einen spontanen Rest Day quasi. Ich habe quasi Leg Day geskippt. Aber wie gesagt, ich habe das heute nachgeholt. Also aufgeschoben ist in dem Fall nicht aufgehoben. Ja, also es war richtig, richtig heiß heute im Gym. Die Luft steht. Und durch diese ganzen Kurzarbeitgeschichten, die ja viele aktuell haben, ist es ja auch noch so, dass viele jetzt auch noch Zeit haben, vormittags. Das war eigentlich immer so meine super Zeit, wo ich dann schön in ein leeres Gym gehen konnte. Das ist aber gerade nicht so. Also viele, die auf Kurzarbeit sind, nutzen natürlich die Zeit und gehen jetzt auch gerne vormittags, damit sie es schon hinter sich haben. Ich nehme es den Leuten nicht übel, aber ich finde trotzdem leeres Gym irgendwie sympathischer. Ja, so ist es nun mal. Aber wie gesagt, war ein schönes intensives Training und ja, der Tag gestern also hat richtig gut getan. Einfach mal einen Tag wirklich mal komplett zu entspannen, ist auch mal eine schöne Sache. Sollte man sich auch mal gönnen. Und das mache ich also auch immer mal wieder. Ja, Männer, in den Kommentaren wurde immer wieder geschrieben, wie es sich, oder beziehungsweise hat auch der eine, der kommentiert hat, sorry, dass ich den Namen gerade nicht parat habe, aber er hat kommentiert, dass wie sich das mit Frauen zuträgt, mit Arbeitskolleginnen und Mitarbeiterinnen und was es dort für Dynamiken gibt und welche Manipulation, welches, ja, wie sich das einfach so mit den Damen untereinander und mit den Männern und mit den Chefs und so weiter und wie das von den Chefs geduldet wird, was da stattfindet. Und da möchte ich heute mal aus meiner Erfahrung mit euch drüber sprechen. Und da habe ich auch wahnsinnige Dinge erlebt. Ich nehme jetzt einfach nur mal eine Szene aus meinen ganzen Erlebnissen, weil sonst wird dieses Video hier wahrscheinlich 45 Minuten lang oder auch noch viel, viel länger, wenn ich mich da erst reinrede quasi in das, was mir alles passiert ist, dann wird das eine unendliche Geschichte. Deswegen nehme ich nur eine Szene raus und will das mal für euch, ja, will das euch mal mitteilen, dass ihr mal wisst, wie meine Erlebnisse waren. Es wird sich wahrscheinlich mit euren ähnlich decken. Ja, meine Erlebnisse waren schon ziemlich krass. Also, wie ihr wisst, habe ich ja Automobilkaufmann gelernt und habe zuletzt in einem Audi- und VW-Autohaus im Verkauf gearbeitet. Und dort hatten wir auch dort gab es eine Verkäuferin. Auch eine Meisterin quasi des Eigeninteresses, des gesunden oder auch ungesunden Egoismus, das kann man sich aussuchen. Also wirklich eine Meisterin der Manipulation. Und diese Frau war dort auch tätig und auch wahnsinnig hübsch zu der Zeit, das kommt auch noch dazu und das spielt natürlich auch mit, also untermauert auch nochmal ihre Manipulationsfähigkeit. Also das war ein ganz, ganz, ganz gefährliches Konstrukt, diese Frau, weil sie wahnsinnig attraktiv war und auch noch wahnsinnig wusste, mit diesen Reizen zu spielen und wusste, wie sie auf die Männer wirkt und wusste, was sie sich daraus, also was sie sich aufgrund dieser Tatsachen halt einfach rausnehmen kann. Einfach nur, weil sie existiert. Und das mit ein bisschen Intelligenz geknüpft, mit einer gefährlichen Intelligenz, mit wahnsinnigen Manipulationsfähigkeiten in Kombination mit einer hohen Attraktivität zu der Zeit. Also wirklich mit wirklich übersteuertem Eigennutzinteresse. Und das ist also wirklich eine harte Kombi, diese Kombination. Und ja, dann möchte ich euch mal kurz erzählen, was damals passiert ist. Also diese Frau war im Verkauf tätig und ja, es obliegt natürlich dem Verkäufer. Also Verkäufer im Autohaus können viel in Eigenverantwortung machen, weil die müssen natürlich auch eine gewisse Range entscheiden können, was Rabatte angeht. Die haben einen gewissen Handlungsspielraum, was Inzahlungnahmen von Fahrzeugen angeht. Die haben einen gewissen Handlungsspielraum aufgrund auch ihrer Erfahrung, welche Finanzierungssubventionen oder auch Provisionen man entsprechend berücksichtigt. Also das Ganze muss am Ende ein schönes, rundes Geschäft werden, aber man hat verschiedene Stellschrauben und verschiedene Handlungsspielräume, wie man da irgendwie was machen kann. Also, es ist schon ganz interessant. Der Job an sich ist, zumindest damals war das so. Ich bin jetzt auch schon eine gewisse Zeit raus. Also, 2010 bin ich ausgestiegen als Angestellter und seitdem bin ich quasi Free Agent. Und ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Es ist echt heiß draußen. Ob das heute noch so ist wie damals, ob die Leute, es gibt auch andere Häuser, da haben die Verkäufer weniger Handlungsspielräume und so weiter, das macht dann wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Aber in Summe war das schon ein freies Arbeiten. Also das hat schon Spaß gemacht, das hatte eine gewisse Lebensromantik, sage ich sogar. Das war eine tolle Zeit. Für mich als Mann jetzt. Also ich konnte da schon viel, viel reißen. Und meine Zahlen, also ich war definitiv Top-Performer, also ich habe wirklich Ich könnte euch jetzt die Zahlen einblenden, muss ich natürlich diese ganzen Namen von diesen ganzen anderen Verkäufern rausnehmen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich habe beispielsweise innerhalb kürzester Zeit am meisten, also ich habe den Benchmark von dem, was man leisten musste oder beziehungsweise was man erreichen kann, wirklich erreicht. Ich war wirklich top. Und der zweite Verkäufer nach mir hat 60 Autos verkauft in dem Jahr, weniger als ich. Also das ist beispielsweise, was ich da gemacht habe, war wirklich top. Wenn ich mich jetzt nochmal in einem Autohaus bewerben wollte, müsste ich habe diese, immer noch diese Verkäuferstatistiken. Ich würde nur noch dem Chef diese Statistiken hinlegen und würde sagen, bitte schauen Sie sich das an und wenn Sie verstanden haben, was Sie da sehen, rufen Sie mich wieder an. Bis morgen. So, dann würde ich fahren. So könnte ich da auftreten aufgrund der Leistung, die ich quasi schon geleistet habe. Ja. So, worauf will ich überhaupt hinaus? Und aufgrund dieser freien Geschichten, die man dann da, also diese ganzen Gestaltungsspielräume und diese ganze freie Herangehensweise an diese Dinge, die Terminvereinbarung, die Kalkulationsspielräume und so weiter, war es dann beispielsweise, dass diese Verkäuferin hatte irgendein Auto verkaufen wollen, was viele andere Händler angesprochen hat. Und die haben natürlich dann auch, die kommen oftmals aus dem, aus dem arabischen Raum zum Beispiel, viele Autoaufkäufer. Und die haben natürlich eine gewisse, die sind natürlich ein bisschen, die sind ein bisschen nicht so introvertiert wie der standarddeutsche Michel, sage ich einfach mal. Die sind so ein bisschen extrovertierter in ihrer Art und treten auch ein bisschen selbstsicherer und bestimmter auf. Teilweise auch frecher, gar keine Frage. Und da war es dann so, dass sie ein Fahrzeug, das war wohl ein hochattraktives Fahrzeug, irgendein Audi A4 oder so, war wohl preislich top, 8.000, 9.000 Euro. Die Händler flogen da drauf wie die Motten auf das Licht. Und da war es dann so, dass sie die Termine mit den Händlern gemacht hat, aber sie hat da irgendwie den Überblick verloren und hatte dann 3-4 Händler gleichzeitig für dieses Auto da. So, und die waren dann alle in ihrem Büro. Und die kommen ja auch nicht alleine, die kommen ja mit Kollegen und der eine ist der Fahrer, der andere fährt den LKW, der andere ist der, der das Sagen hat und der nächste ist der, der das Geld in der Tasche hat. So, und dann hatte sie da, will es nicht übertreiben, aber bestimmt 10 verschiedene Personen da versammelt. Und jeder wollte jetzt dieses Auto kaufen, weil der Preis war super. So, man muss die Männer ja auch verstehen, die reisen jetzt teilweise an von Frankfurt, von Hamburg, von, keine Ahnung, Duisburg, kommen alle angefahren über die Autobahn, weil sie mit dieser Frau den Termin haben, um dieses Auto zu kaufen. Dementsprechend richten die ihren ganzen Tag darauf aus. Und das ist ja eine gewisse, da wird ja was bewegt, um da anzureisen. Das kostet Treibstoff, das kostet einen Arbeitstag, das kostet einen LKW, der da mitfährt und so weiter. Oder ein Zugfahrzeug oder einen zweiten Mann, damit man mit zwei Autos wieder zurückfahren kann. Ist ja schon mit einer gewissen Organisation verbunden, das Ganze. Und die waren dann alle da. So, und wollten dieses Auto kaufen. Und haben dann auch darauf bestanden. Also haben sich untereinander gestritten plötzlich, wer dieses Auto kaufen kann. Und haben sich mit ihr gestritten. Ja, du hast mit mir den Termin gemacht, haben die zu ihr gesagt. Was ist denn hier los? Was will er jetzt überhaupt hier? Was soll das? Ich habe den Termin, ich kaufe dieses Auto. Der andere, nee, ich habe auch den Termin, ich kaufe dieses Auto. Und dann eskaliert diese ganze Situation. Das hätte man natürlich so handeln müssen, dass man einen nach dem anderen kommen lässt, jeden Tag einen. Anders geht's halt nicht. Oder im 3-Stunden-Takt oder sagen müssen, ruf mich nachher wieder an, erstmal kommt jetzt einer, wir gucken da mal weiter und so. Also so hätte man das nicht eskalieren lassen dürfen. Jedenfalls hat sie die Kontrolle über diese Situation verloren und hat den Chef angerufen. So. Weil das wurde ihr zu bunt, das eskalierte und so weiter. Sie konnte nicht mehr Herr der Situation werden. Also muss eine Verkäuferin den Chef anrufen. So, hat sie getan. Der Chef ist dann dazugekommen und wusste sich halt auch nicht mehr anders zu helfen, als diese Situation zu beenden. So, er musste diese Situation beenden und hat dann auch dementsprechend richtig reagiert und hat gesagt, okay, Männer, ich kann keinem mehr gerecht werden, das eskaliert hier alles, lasst uns damit aufhören, es tut mir leid, bitte alle erstmal aus dem Haus jetzt hier raus, weil er wollte auch diese Eskalation logischerweise vor dem anderen Kunden nicht haben. Wenn du jetzt ein Chef bist von einem renommierten VW- und Audi-Haus, passt das natürlich nicht zu deinen Geschäftsgeflogenheiten, wenn du deine Eskalation, sage ich jetzt mal, mit Autoaufkäufern hast, die da entsprechend natürlich einen anderen Ton fliegen lassen, der nicht in dieses Haus passt quasi und das, was andere Kunden natürlich auch nicht hören wollen. Ich sage mal, der standarddeutsche Michel, der ein Q7 kaufen will für 80.000 Euro, möchte keine eskalierenden arabischen Autoaufkäufer auf dem gleichen Parkett gerade 5 Meter weiter von sich, das möchte er nicht haben. Das passt alles vorne und hinten nicht mehr zusammen. Also hat der Chef natürlich richtig eskaliert, kam auch noch, hat richtig reagiert und hat die Herren rausgebeten. Und die wollten nicht gehen. Die haben gesagt, wir sind gekommen von Hamburg, wir gehen nicht. Wir wollen nicht gehen. So, das ging dann so weit, dass er die geschoben hat. Dann kam sein Bruder noch dazu, der war auch Chef, dass sie die rausgeschoben haben. Und das eskalierte dann so weit, dass die sich das nicht bieten lassen wollten, weil die ja von so weit angereist sind, die das Geschäft schon gewittert hatten und so weiter. Das heißt, die mussten sich dann vor der Tür noch prügeln. Die haben sich vor der Tür geprügelt. So, das muss man sich mal vorstellen. Da kam die Polizei, Da gab es Verletzte, da gab es geprellte Rippen, da ging es richtig ab vor dem Haus. So, das stand sogar in der Zeitung. Ich wollte diesen Artikel noch finden. Das ist leider 2008 oder so gewesen. Ich habe diesen Artikel, gibt's leider nicht mehr gefunden. Ja, schade. Sonst hätte ich ihn hier gerne mit eingeblendet. Aber so hat es sich zugetragen. Und jetzt überlegt mal, was da passiert. Also durch den Kontrollverlust der Mitarbeiterin, einer Frau, die sich alles rausnimmt, die macht und tut, wie sie für richtig hält, gab es die maximale Eskalation vor der Tür. Der Chef eines Autohauses muss sich plötzlich prügeln mit Autohändlern, die sich das nicht bieten lassen wollen, dieses Missmanagement. Irgendwie auch zu Recht, auch nicht zu Recht, hätte man vielleicht anders lösen müssen, aber so kam es dann. Einfach nur, weil eine Frau die Kontrolle über das Geschehen verloren hat. So. Und das hatte auch keine weiteren Konsequenzen für sie. Wenn ich das als Mann gemacht hätte, hätte man mir Missmanagement vorgeworfen, ich hätte meine Konsequenzen dafür fressen müssen. Das wäre eine ganz einfache Geschichte gewesen. Bei ihr war das am Ende so, dass sie den Chef sogar geheiratet hat. So, so viel dazu. Also dieses, ja, so funktioniert das. So funktioniert das. Die Frauen können auf diesem Parkett sich bewegen, wie sie wollen. Weil wenn sie dann auch noch attraktiv sind und wenn sie dann auch noch, wenn das alles so ein bisschen passt, dann können auch Chefs diese Frauen nicht mehr rational bewerten. Sie bewerten sie nicht mehr nur bloß an ihren Zahlen, sie bewerten sie nicht mehr bloß an ihrer Leistungsfähigkeit, sie bewerten sie darüber hinaus oder sie sind schon in ihrem Bann. Sie sind schon in ihrem Beautiful Woman Spell, also in diesem Bann, der von ihr ausgeht. Sie hat das schon ihre Fäden gezogen. Mit ihren Blicken, mit ihrem Schwachsein, wenn man schwach sein muss, mit ihrem Starksein, wenn man stark sein muss. Die haben das verinnerlicht. Und nur mal dieser eine Fall. Also ich beispielsweise bin jetzt froh, dass ich seit 2010 wirklich nur noch mein Ding mache. Ich habe da so viel erlebt, ich hätte gar kein Interesse mehr, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, die machen sich das einfach. Die manipulieren sich ihre Wege durch. Also ich werde nie vergessen, auch mit Disponenten. Ich hatte ja viel mit Disponenten zu tun. Es gibt ja im Autohaus standardmäßig diese Disponentinnen, das sind oftmals Frauen, die dann natürlich da am Schreibtisch sitzen und das, was der Verkäufer gemacht hat, also so ein bisschen weitergehen, planen, die Autos ordern, die Werkstattaufträge rausgeben, also so ein bisschen Papiermanagement betreiben quasi. Und da hatte ich das dann auch, dass ich beispielsweise meine Verträge fertig gemacht habe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du im Autohaus irgendein Auto verkaufst und du hast dann, also aus dem Drucker, was da rauskommt, das ist Wahnsinn. Weil du hast beispielsweise den Kaufvertrag als Exemplar für den Kunden und fürs Autohaus. So, kommen schon mal zwei raus. Mit den ganzen AGBs, zweimal kommt das raus. Wenn du das Ganze als Finanzierung noch machst, hast du den Finanzierungsvertrag, der umfasst auch nochmal 20 Seiten mit allen AGBs. Einmal 20 Seiten für den Käufer, einmal 20 Seiten für das Autohaus und einmal eine abgespeckte Variante von 17 Seiten oder was für die Bank. So, das heißt, was da aus diesem Drucker rauskommt, wenn du dann noch eine Versicherung dazu machst, dann gibt es das Gleiche. Einmal ein Vertragsexemplar für die Versicherung, eins fürs Autohaus, eins für den Kunden. So, da kommt dann alles raus. So, das lasst euch alles vom Kunden unterschreiben an den richtigen Stellen. Das ist ein richtiger Unterschriftenmarathon. Wenn das dann alles fertig ist, habe ich den ganzen Kladderlatsch zusammen und dann war meine Aufgabe natürlich abgehakt und habe das dann den Dispo-Frauen auf den Schreibtisch gelegt. So, jetzt kommt der Shit-Test der Dispo-Frau dem Verkäufer gegenüber und sagt, naja, also so langsam könntest du es aber auch mal wissen, dass wir das in der Reihenfolge abarbeiten und deswegen müssen die Verträge in der und der Reihenfolge geschichtet werden. Also sie möchte die von mir vorsortiert haben. Und ich habe den Freestyle von Latz geknallt und so sieht das aus, macht was er wollt, ist mir egal. Weil als Verkäufer habe ich natürlich auch die gewisse Arroganz, dass ich sage, die Aufgabe des Verkäufers ist, einen Abschluss zu erzielen. So, deswegen habe ich dann auch den Shit-Test der Dispo-Frauen bestanden und dem ich denen das genauso erklärt habe und habe gesagt, guck mal, meine Aufgabe ist es, einen Abschluss zu erzielen. Und ich habe einen Abschluss erzielt, wenn der Vertrag abgeschlossen ist. Und der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der Kunde ihn unterschrieben hat. Das ist meine Aufgabe, sage ich. Und dann ist es meine Aufgabe, dir das vor den Latz zu knallen, sage ich, weil du bist Disponentin, sage ich. Du bist jetzt Papiermanagerin, sage ich. Du musst jetzt dieses ganze Papier handeln. Das ist dein Job, sage ich, nicht mehr meiner, weil mein Abschluss ist schon erledigt, sage ich. Und daher kommt auch dein Gehalt, habe ich zu denen gesagt. Also quatsch mich beim nächsten Mal mit diesem Quack nicht voll. So, puh. So, dann wussten die, da stand ich da bei den Dispo-Frauen, hab denen so einen Schnack vor den Latz geknallt. 5, 6, 7 Dispo-Frauen, danach gingen die wieder gerade. Das brauchen die zwischendurch, weil die immer wieder versuchen, den anderen Kollegen, weil nichts anderes ist es ja, zu shit-testen. Sie machen's. Wenn ich jetzt, ja okay, nächstes Mal gucke ich mal, in welcher Reihenfolge hättest du das gerne? Das interessiert mich nicht. Ich war zwar Blue Pill, das war noch lange vor MGTOW, das war noch lange vor Red Pill Knowledge, das war noch lange davor, aber trotzdem war ich schon so alpha genug, dass ich immer gesagt habe, so, bababababab, boom, war mir egal. So, weil ich verdiene da vorne dein Geld, was willst du machen? So, guck mal, was ich hier für Gewinne mache. Also so eine gewisse Arroganz kam damit. Und durch diese Arroganz, die ich da rangelegt habe, und dieses Selbstbewusstsein, weil meine Zahlen waren extrem gut, hatte ich natürlich so eine gewisse Oberhand. Also die Frauen haben das respektiert am Ende. Also sie wollten mich immer wieder testen, aber dadurch, dass ich so selbstbewusst und die Zahlen stimmten und das, was ich gemacht habe, war krass. Deswegen hatte ich von denen den Respekt. Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, wenn man das nicht so extrem hat, dass man dann natürlich von denen, die versuchen zu drücken und die versuchen zu manipulieren. Also das ist schon heftig. Und was ihr sowieso habt, und das möchte ich auch noch mit rein. Dieses Mädchen, das diese Schlägerei verursacht hat, was ich gerade erzählt habe. Jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen männlichen Kunden, so ungefähr in meinem Alter, unsere Büros waren so Glaskästen, müsst ihr euch vorstellen. Wenn wir da bei mir saßen und sie ging nur daran vorbei, dann stockte erstmal mein Verkaufsgespräch, weil die völlig, der Atem gestockt ist, diesen Blue-Pillern, die konnten gar nicht anders als... So guckten die dieser Frau hinterher. Weil, und sie tippelte da lang und das war für sie natürlich ein Riesenvergnügen. So, sie war das Highlight, einfach nur dadurch, dass sie da lang ging. Und mein ganzes Verkaufsgespräch stockte erstmal. So, es ging erstmal nur noch darum, wer ist diese Frau und ist das, arbeitet die hier? Boah, die sieht ja krass aus. Auf einmal war mein Verkaufsgespräch gar nicht mehr interessant. Und deswegen, da habe ich auch gelernt, ein Tropfen Öl sagt man ja, ich glaube, kann 100.000 Liter Wasser ungenießbar machen. Und genau so verhält sich das mit einer Frau. Wenn eine Frau anfängt, mit ihren Reizen zu manipulieren und da langläuft, dann hat sie alle im Griff. Dann manipuliert sie den Chef, dann manipuliert sie die Kollegen, dann manipuliert sie die Kunden. Es ist einfach, auf einmal kann keiner mehr sich fokussieren. So krass ist das. Und deswegen würde ich beispielsweise in so einem Betrieb, ich würde eine männliche Domäne von machen. Ich habe meine Ausbildung angefangen, ich habe recht spät angefangen, das war 2004, glaube ich, habe ich meine Ausbildung begonnen zum Automobilkaufmann. Ich habe wirklich recht spät, ich hatte eine lange Findungsphase, bis ich überhaupt so in sowas rein wollte, konnte und so weiter. Und dann wollte ich plötzlich, weil irgendwie musste ja weitergehen. Jedenfalls ist das so, ich komme aus einer Zeit, als ich diese Ausbildung angefangen habe, war das so, dass beispielsweise, ich hatte dann in meiner Berufsschulklasse, da hat man ja von den ganzen Häusern, kommen ja dann die ganzen Leute zusammen. Und da war es so, dass wir auch viele Mädchen von BMW hatten beispielsweise damals. Und BMW hatte zu der Zeit nur weibliche Azubinen für Automobilkauffrau eingestellt. Keine Männer. Die wollten verstärkt auf Frauen setzen als Verkaufsteam. Das war von denen eine Order von ganz oben. Wir setzen jetzt auf Frauen, weil irgendeine Studie bei denen intern erkannt hat, dass Männer im Verkaufsgespräch mit Frauen nicht so preissensibel sind, weil wenn es jetzt darum geht, einen neuen dicken BMW zu kaufen, man sitzt jetzt vor so einem heißen Blondchen, dann haben die festgestellt, dass die Männer bei Verkäufern, also männlichen Verkäufern, preisoffensiver verhandeln und bei weiblichen Verkäuferinnen nicht mehr so preissensibel sind, weil sie wollen sich nicht die Blöße geben, sich das nicht leisten zu können oder geizig wirken. Und deswegen hat BMW festgestellt, dass sie im Long Run mit Verkäuferinnen wohl bessere Renditen erzielen im Verkauf. So krass ist das. Und deswegen wollten die keine Männer mehr haben. Deswegen wollten die zu der Zeit nur, haben verstärkt darauf Wert gelegt, Fokus gelegt, Frauen einzustellen für auszubildende Automobilkauffrau. Und das war für mich natürlich auch, das hat man damals alles nicht so Red Pill-mäßig wahrgenommen. Aber das ist schon krass, also, dass das überhaupt in diese Richtung geht. Das ist eine klare Benachteiligung, das ist eine Diskriminierung von Männern. Wenn man gesagt hätte, wir wollen keine Frauen, die Frauen hätten aufgeschrien, wenn wir gesagt hätten, wir legen Wert jetzt hier auf ein männliches Verkaufsteam, weil Frauen ist mit denen und denen Problematiken verbunden, da haben wir keinen Bock drauf. So beispielsweise arbeiten eh in der Regel nur, bis sie den nächsten hochqualitativen Mann sich weggeschnappt haben und dann binden sie den sowieso über eine Schwangerschaft an sich. Wenn man sowas gesagt hätte, dann das wäre ja gleich das wäre diskriminierend gewesen. Bei Männern kann man das machen, ist kein Problem. Konnten sie damals eiskalt machen, sagen, dass sie nur verstärkt auf Frauenverkaufsteams gehen wollen. Ja, und das ist halt wirklich so, ich beispielsweise, wenn ich jetzt so einen Betrieb hätte und ich bin froh da, dass ich alleine bin, dass ich mich mit diesem ganzen Kram nicht mehr rumplacken muss, weil, wie gesagt, die testen und manipulieren laufend. Und auch noch diese Dispo-Frauen, was ich noch sagen wollte, auch wenn der Chef fragt, ja, wie sieht's aus, schafft er das und das noch, die machen sich keinen Stress. Die sagen, nee, Chef, es ist so warm und wir haben hier noch so viel liegen, die zeigen auf irgendeinen Papierstapel, Chef, wir haben hier noch so viel liegen, also vor Freitag, wenn Mittwoch ist, können wir uns das gar nicht angucken, am besten erst nächste Woche Montag. Das könnten die locker noch mit durcharbeiten, das wollen die aber nicht. Die sind so schlau, die manipulieren sich das durch. Also was ich da schon gesehen habe, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Und wenn ich so ein Chef wäre beispielsweise, ich würde es, meine persönliche Meinung, ich würde nicht zulassen, dass ein Tropfen Öl mein schönes Trinkwasser ungenießbar macht. So einfach ist es. Ja, Männer, all solche Dinge können passieren. Ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, lasst mir ein Like da für dieses Video. Schreibt mir was in die Kommentare, lasst mir ein Abo da. Es ist ganz wichtig, dass ihr liked und kommentiert, weil ich habe mir da neulich nochmal einen Artikel zu durchgelesen. Je mehr ihr liked und kommentiert, umso mehr zeigt ihr YouTube, dass dieser Content halt irgendeine Relevanz hat. Und je mehr ihr mich da quasi unterstützt auf diese Art und Weise, umso leichter gehen auch meine Videos dann, werden öfter angezeigt einfach in den Suchtrefferlisten und dementsprechend können einfach mehr Männer diese Message mal zur Kenntnis nehmen und mal drüber nachdenken, was ja eine tolle Sache wäre. Also Leute, liken, kommentieren und so weiter. Wir sehen uns morgen. Ich danke euch. Tschüss.